Vertrag einerseits sowie der Frage des polnischen Verzichts auf Reparationen und dem Problem der deutschen Minderheit andererseits eine Verbindung herstellte, hatte Kohl dabei offenbar im Sinn, sich aus einer innen- und außenpolitischen Isolation zu befreien. In die war er mit seinem Argument geraten, erst ein frei gewähltes gesamtdeutsches Parlament könne eine endgültige Aussage zur Anerkennung der Oder-Neiße-Linie treffen. Stieß Kohl mit dieser rein legalistischen Position schon auf verbreitetes Unverständnis, auch bei unseren westlichen Verbündeten, so trifft das auf seine neueste Variante erst recht zu. Die Reaktionen darauf fasst Dieter Kopp zusammen. Helmut Kohl verwirrt Freund und Feind, dass er plötzlich die Anerkennung der polnischen Westgrenze an Bedingungen knüpft, an den Verzicht Warschaus auf Reparationszahlungen und an den Schutz der Minderheitenrechte, stößt, milde ausgedrückt, auf Unverständnis. Warum er den Vorstoß unternahm, bleibt vielen rätselhaft, im Ausland, das die Debatte kopfschüttelnd verfolgt, aber eben auch in Bonn, wo die Sorge geäußert wird, dass dadurch der deutsche Einigungsprozess gestört wird. Die Kritik kommt dabei nicht nur aus den Reihen der Opposition, deutliche Worte sind bis weit ins Regierungslager hinein zu hören. Bundesaußenminister Genscher mühte sich in einer ganzen Serie von Interviews, den Schaden zu begrenzen. In der ZDF-Sendung Bonn Direkt bekräftigte Genscher seinen Standpunkt, dass schon vor einer Vereinigung der beiden deutschen Staaten Klarheit über die polnische Westgrenze geschaffen werden müsse. Je mehr Fragen man offen halten wolle, umso schwerer würde es sein, die Tür zur deutschen Einheit zu öffnen. Und wer wesentliche Fragen offen halten wolle, schließe diese Tür, sagte der FDP-Politiker. Er merkte an, es sei sehr sorgfältig abzuwägen, ob es wirklich im deutschen Interesse liege, wenn wir von uns aus die Reparationsfrage auf die Tagesordnung setzen. An der Vertragstreue der Polen sollte nach seinen Worten nicht gezweifelt werden. Genschers Parteifreund Lambsdorff sprach von einer Zwickmühle, in die sich der Bundeskanzler selbst gebracht habe. Vernichtend fiel das Urteil der Sozialdemokraten aus. So nannte der Parteivorsitzende Vogel die Linie Kohls abenteuerlich und unverantwortlich. Kohls Verhalten sei geeignet, nicht nur die Polen, sondern ganz Europa und die öffentliche Meinung in den Vereinigten Staaten gegen die deutsche Einigung aufzubringen. Schützenhilfe erhielt Kohl von Kanzleramtsminister Seiters, während der frühere CDU-Generalsekretär Geißler eine sofortige Willenserklärung zur Grenzanerkennung anmahnte. CSU-Generalsekretär Huber warnte vor einer, wie er sich ausdrückte, vereinfachten Debatte um die Oder-Neiße-Grenze. Klärungsbedürftig seien ebenso die Minderheitenrechte für die in Polen lebenden Deutschen, auch die berechtigten Anregungen der vertriebenen Verbände in der Bundesrepublik müssten berücksichtigt werden, fügte Huber hinzu. Der Präsident des Bundes der Vertriebenen, Chaya, plädierte noch einmal dagegen, die polnische Westgrenze als Vorbedingung für die deutsche Einheit anzuerkennen und deutete den Gang zum Bundesverfassungsgericht an. FDP-Präsidiumsmitglied Hamm Brücher erklärte, ihre Partei werde es nicht zulassen, dass in Bonn die rechtsradikalen Republikaner die Regierungsarbeit mitbestimmen. Eine Verbindung der Grenzgarantie mit einem Verzicht auf Reparationen werde es mit den Liberalen nicht geben. Von den Grünen wurde die FDP aufgefordert, endlich die Notbremse zu ziehen und diesem Kanzler die Gefolgschaft zu verweigern. Die Grünen wollen noch in dieser Woche eine Bundestagsdebatte zum Thema Polen, das im Übrigen auch Gegenstand eines Koalitionsgesprächs sein wird. Aufsehen erregt in Ungarn gegenwärtig das Gerücht, die damals noch unmittelbar an der Macht beteiligte Ungarische Sozialistische Arbeiterpartei, also die alte kommunistische Staatspartei, habe im September vergangenen Jahres einen Putsch gegen die Reformkräfte geplant, die sich inzwischen durchgesetzt haben. Dabei sollten auch die Truppen der seinerzeit noch von Spätstalinisten beherrschten Länder Rumänien und Tschechoslowakei zu Hilfe gerufen werden. Heute gab Ministerpräsident Miklós Németh diesen Gerüchten neue Nahrung. Dass dabei auch Wahlkampfinteressen eine Rolle spielen, kann nicht ausgeschlossen werden. Hören Sie aus Budapest Gábor Kiszely. Knapp 3 Wochen vor den freien Wahlen sorgt ein neuer Skandal für allgemeine Empörung. Wie Ministerpräsident Miklós Németh in seiner Rede vor dem Parlament bekannt gab, sei im vergangenen November von Kommunisten ein bewaffneter Staatsstreich geplant gewesen. Führende Mitglieder der im September 1989 von Dogmatikern gegründeten Ungarischen Sozialistischen Arbeiterpartei hätten zusammen mit zahlreichen Betriebsdirektoren Sabotageaktionen im Bereich der Wasser- und Energieversorgung mit der Absicht geplant, unter der Arbeiterschaft Unruhe zu stiften. Zwecks Herstellung der Ordnung sollten die rumänische und die tschechoslowakische Armee ins Land einmarschieren und die Regierung verhaften. Dem Ministerpräsidenten widersprach allerdings der damalige Innenminister. István Horváth, der wegen der Bespitzelung oppositioneller Politiker durch den Geheimdienst vor einigen Wochen zurückgetreten war, erklärte gestern, die Staatssicherheit habe seinerzeit keine Beweise für den geplanten Putschversuch aufbringen können. Verteidigungsminister Ferenc Kárpáty soll von solchen Plänen bereits im vergangenen September während des Parteitages gehört haben, auf dem sich die dogmatischen Kommunisten von der jetzigen Regierungspartei lösten. Er habe damals die vermeintlichen Verschwörer, darunter auch den früheren Partei- und Regierungschef Károly Gross, bei einem Treffen persönlich aufgesucht und zur Rede gestellt. Nachdem er von den Betroffenen die Antwort erhalten habe, es sei an keine Verschwörung gedacht, sogar beruhigt ab. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums erklärte gestern, der Einsatz der tschechoslowakischen und rumänischen Armee sei vollends irreal. Insbesondere die rumänische sei wegen ihrer schlechten Ausrüstung und Aufstellung außerstande gewesen, eine Intervention durchzuführen. Die Wohlinformiertheit des Verteidigungsministeriums überrascht in Ungarn niemanden. Zumal sich die Armeeführung in den vergangenen Wochen stets gern vor der Öffentlichkeit damit gerühmt hat, zum rumänischen Generalstab sowohl vor als auch während der Bukarester Revolution hervorragende Kontakte gehabt zu haben. Der Vorsitzende der KP, Gyula Törner, wirft den Sozialisten Rufmord in der heißen Wahlkampfphase vor und hat den Ministerpräsidenten aufgefordert, Beweise dem Parlament vorzulegen. Miklós Németh ist bereit, diesem Wunsch nachzukommen. Zuerst will er allerdings Rechtsexperte konsultieren. Die Widersprüche des, wie es in Ungarn heißt, Putschskandals zeugen wieder einmal davon, dass es der regierenden sozialistischen Partei immer noch nicht gelungen ist, sich von Kommunistensympathisanten zu befreien. Dies belegt auch die Tatsache, dass der Staatssicherheitsdienst noch während seiner in den vergangenen Wochen erfolgten Auflösung auch die Dokumente vernichtet hat, die Ermittlungen gegen die Kommunisten enthielten. Im Iran haben sich am Wochenende Hinweise verdichtet, dass die islamischen Revolutionäre jetzt ernsthaft an einer Lösung der Geiselfrage im Libanon interessiert seien. Innen- wie außenpolitisch hängt den iranischen Verbündeten der schiitischen Extremisten im Libanon die Gefangenschaft von 18 westlichen Geiseln, die zum Teil bereits Jahre dauert, wie ein Klotz am Bein. Jetzt Gegenteil war der Fall. Im Kanzleramt wollte man ein positives Signal für Warschau und gleichzeitig für die vertriebenen Verbände setzen. Aber seit Freitagabend tickern die Proteste über die Fernschreiber. Das Thema belastet die Koalition und die Beziehungen zu unseren Nachbarn in Ost und West. In Bonn wird vermutet, dass dieses Kohlpapier auch die Handschrift jenes Kanzlerberaters trägt, der in der jüngsten Zeit mehrfach mit flotten Äußerungen in diplomatische Fettnäpfchen trat. Anfang kommender Woche wollen der Kanzler und der Außenminister über die Grenzfrage sprechen. Wir befragten Hans-Dietrich Genscher heute Nachmittag. Herr Minister, das Echo auf die jüngsten Vorschläge des Bundeskanzlers zur polnischen Westgrenze ist verheerend. Was kann nun getan werden, um das Vertrauen der Polen zurückzugewinnen? Es geht nicht nur um das Vertrauen Polens. Es geht auch um das Vertrauen aller Europäer, aller Beteiligten, zum Beispiel auch unserer französischen Nachbarn, denn das Vereinigte Deutschland wird ja das Land sein, das an seiner Westgrenze Nachbarn Frankreich hat und an seiner Ostgrenze den Nachbarn Polen. Ich glaube, jetzt kommt es darauf an, dass wir sehr klar sagen, was wir vereinigen wollen, nämlich die Bundesrepublik Deutschland, die DDR und das ganze Berlin. Und das bedeutet auch, dass wir Klarheit schaffen über die deutsche Ostgrenze. Nun wird ja wirklich im Osten wie im Westen der deutsche Einigungsprozess nicht unbedingt immer mit Wohlwollen betrachtet, manchmal sogar mit Misstrauen bei der Sowjetunion. Was kann denn getan werden, um dieses Misstrauen abzubauen? Wir haben die historische Chance bekommen durch die europäische und deutsche Freiheitsrevolution, dass wir uns als Deutsche in einem Staat vereinen können. Das wollen wir. Und ich habe keinen Zweifel, dass die Völker Europas das auch wollen, weil sie die deutsche Teilung für genauso anormal halten wie die europäische Teilung. Der Hinweis auf die Haltung der anderen Europäer unterstreicht die Notwendigkeit, dass wir unsere Einheit suchen im Rahmen der europäischen Vereinigung und in Harmonie mit unseren europäischen Nachbarn in West und Ost. Und ich glaube, dass die Klarheit über unsere Ziele bei der Vereinigung, auch über unsere künftige sicherheitspolitische Position, hier wesentlich dazu beitragen kann, Vorbehalte, wo sie vorhanden sind, abzubauen. Aber das zeigt schon, dass wir schon heute vor der Vereinigung vieles sagen müssen mit bindender Wirkung, was dann den Weg frei macht zur deutschen Einheit. Je mehr Fragen man offen halten will, umso schwerer wird es sein, die Tür zur deutschen Einheit zu öffnen. Und wer wesentliche Fragen offen halten will, schließt die Tür zur deutschen Einheit. In diesem Zusammenhang wird bisweilen auch der Vorwurf erhoben, besonders von kleineren Ländern, wir seien arrogant, großkotzig, die Deutschen. Können wir das nicht alles ein klein wenig bescheidener machen? Ich halte diese Vorwürfe, wenn sie erhoben werden, nicht für begründet. Ich denke, dass niemand erstaunt sein wird über die Freude, die in Deutschland vorhanden ist, darüber, dass die Menschen in der DDR in einer großen Freiheitsrevolution sich die Demokratie erstritten haben. Und deshalb müssen wir jetzt auch alles tun, damit ihre Hoffnungen erfüllt werden können. Und die Bemühungen, die die Bundesregierung unternimmt, der Bundeskanzler hat eine Reihe von Gesprächen geführt, ich tue, das sind ja darauf gerichtet, von der Aufrichtigkeit unserer Absichten zu überzeugen. Es bleibt bei dem, was Thomas Mann schon 1952 gesagt hat. Wir wollen nicht ein deutsches Europa, sondern ein europäisches Deutschland. Nun sind die Vertriebenenverbände selber ja auch nicht glücklich über diesen Vorschlag. Sie wollen ihre Ansprüche im Osten nicht gegen die Vereinigung der beiden Teile Deutschlands aufrechnen lassen, heißt es. Gefährdet Herr Czaja damit nicht auch den Prozess der deutschen Einigung? Der CDU-Abgeordnete Czaja hat gegen jeden Schritt, der uns hierher geführt hat, im Deutschen Bundestag gekämpft. Gegen die Ostverträge genauso wie gegen die Schlussakte von Helsinki. Er hat keinen dieser Fortschritte aufhalten können. Er wird auch die Schritte nicht aufhalten, die wir tun müssen, damit sich der Wunsch der Deutschen in einem Staat zu leben erfüllen kann. Ihr Parteifreund und Vorsitzender Graf Lambsdorff hat kritisiert, dass wir von uns aus das Thema Reparationen angesprochen haben. Sehen Sie das auch so? Ich bin in der Tat der Meinung, dass wir nicht zweifeln sollten an der Vertragstreue der demokratischen Regierung Polens, also an dem Festhalten an dem, was man uns zugesagt hat und was man früher erklärt hat. Deshalb muss man sehr sorgfältig abwägen, ob es in deutschem Interesse wirklich liegt, wenn wir von uns aus die Reparationsfrage auf die Tagesordnung setzen. In der DDR mehren sich die Ängste von Mietern, die befürchten, auf die Straße gesetzt zu werden, wenn westdeutsche Bürger ihre früheren Eigentumsrechte geltend machen. Umgekehrt hoffen mehr und mehr Bundesbürger, die nach ihrer Flucht aus der DDR enteignet wurden, auf nachträgliche Entschädigung, Rechtsunsicherheit auf beiden Seiten. Um eine gigantische Prozesslawine zu vermeiden, beraten Beamte im Innerdeutschen, im Finanz-, Justiz- und Wirtschaftsministerium, um für beide Seiten gerechte Lösungen zu finden. Die Materie ist schwierig. Sie reicht von Industrie- und Gewerbebetrieben über landwirtschaftliche Nutzflächen bis zu eingezogenen Vermögen von Flüchtlingen. Karl-Otto Gerhardt berichtet. Ost-Berlin, Prenzlauer Berg, die Aula einer Schule. Informationsveranstaltung des neuen Forums zum Miet- und Eigentumsrecht. Der Raum ist überfüllt, so groß ist das Interesse. Was die Menschen hierher geführt hat, ist die Sorge um ihre Wohnung. Die Bürger der DDR sind verunsichert. Nicht wenige haben Angst vor ungeklärten Eigentumsverhältnissen und vor Miethaien aus dem Westen. Manche sehen sich schon auf die Straße gesetzt. Ich meine, wir wohnen jetzt hier nur alle jetzt in Häusern drin, nur schon seit Jahren. Und auf einmal haben wir nur erfahren, es gehört irgendeinem privaten Eigentümer, wahrscheinlich West-Berlin oder Westdeutschland. Und nun ist ja mal die Frage, was wird mit unseren Mieten, was passiert mit den Wohnungen an sich? Ich meine, das ist ja eine existenzielle Frage von uns als Familienvater und so weiter. Also das interessiert einen nur halt auch schon mal, was einfach da passiert. Vor allen Dingen wir Alten, wir sind Rentner, wir haben nur Angst, dass die Mieten zu hoch werden, dass wir sie nicht mehr bezahlen können, dass vielleicht der Besitzer kommt und uns nachher sagt, nee, das brauche ich alleine, also er muss jetzt die Wohnung für sich haben. Und das sind unsere Ängste, die uns bewegen. Wir haben wirklich Angst. Nach westlichen Schätzungen sind mehrere 10.000 Häuser und Grundstücke in Staatseigentum übergegangen. Was ist nun, wenn die enteigneten Besitzer ihr Eigentum zurückfordern? So zum Beispiel Christian Liebetrau aus Egidienberg bei Bonn. Er ist Chef eines Landschaftsbauunternehmens. Meine Familie hat Grundbesitz in der DDR. Es handelt sich um landwirtschaftlich genutzte Flächen, die zurzeit von landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften genutzt werden. Sie sind etwa im Jahr 1960 enteignet worden. Wir warten eigentlich jetzt darauf, dass durch die Bundesregierung Rahmenbedingungen geschaffen werden, die es uns ermöglichen, unsere Rechte für diesen Grundbesitz wahrzunehmen. Poststelle des Innerdeutschen Ministeriums. Täglich gehen hier mehrere hundert Briefe ein von Bundesbürgern, die ihre Eigentumsrechte in der DDR geltend machen wollen und nun um Rat nachfragen. Bonn und Ost-Berlin haben vereinbart, die sich ergebenden Probleme gemeinsam zu klären. Erste Gespräche fanden vor 2,5 Wochen statt. Es geht um die zukunftsorientierte Beseitigung von Unrechtsmaßnahmen, die von den Betroffenen als bitteres Unrecht empfunden werden. Unrecht, das in 40 Jahren von der SED angerichtet worden ist. Oder deren schwierigen Wirtschaft spricht, muss sich am Ende auch befragen lassen, ob man den Preis der Vereinigung nicht zu sehr zu Lasten des Volkes drücken will. Ein Wort als Bremsklotz. Angst führt oft zu Fehlentscheidungen. Die Bundesrepublik hat angeboten, in ihren Wirtschaft und Sozialraum mit einzusteigen. Sie wird den Übergang sozial abfedern müssen. Das wird teuer genug, auch ohne Experimente. Der Preis der Einheit muss mehrheitsfähig bleiben, auch bei den Bundesbürgern. Ist der Schritt getan, wird wohl auch die Angst weichen. Denn es geht nicht um Bevormundung, es geht um die optimale Basis, auf der dann alle Deutschen den weiteren Weg mitgestalten können. Wäre es anders, bliebe den DDR-Bürgern ja immer noch die Übersiedlung. Und genau die soll doch gestoppt werden. Vor 4 Monaten haben wir in Bonn direkt Hintergründe der Datensammlung ADOS des Verfassungsschutzes aufgezeigt. In dieser Computerdatei sind die Wohn- und Arbeitsadressen von DDR-Flüchtlingen, Aus- und Übersiedlern gespeichert. Wenige Tage später kündigte das Bundesinnenministerium die vorläufige Einstellung von ADOS an. Aber bis heute sind die gesammelten Daten nicht gelöscht, also weiterhin dem Verfassungsschutz zugänglich. Nachdem in der vergangenen Woche der Bundesdatenschutzbeauftragte dieses Verfahren gerügt hat, wollen sich nun morgen in Bonn Vertreter der Länderinnenminister mit diesem Thema befassen. Horst Freudenthaler hat nachgefragt. Die gesetzliche Grundlage ist aus unserer Sicht eindeutig. ADOS ist errichtet worden auf der Grundlage von § 3 Absatz 1 Nummer 2 des Gesetzes über den Bundesverfassungsschutz. Und da ist vorgesehen, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz Nachrichten und Erkenntnisse sammeln und auswerten darf zu sicherheitsgefährdenden und geheimdienstlichen Tätigkeiten. Was dem Staatssekretär damals so glatt von den Lippen ging, ist inzwischen gewissermaßen Makulatur. Denn die Adressendokumentation Ost, kurz ADOS genannt, wurde bald darauf auf Eis gelegt. Hauptsächlich wohl deshalb, weil die in Massen in die Bundesrepublik strömenden Aus- und Übersiedler eine geordnete Fortführung der Datensammlung unmöglich machten. Zunächst äußerst geheim gehandhabt, begann das Bundesamt für Verfassungsschutz im Januar 1989 mit den schriftlichen Befragungen und dem Aufbau von ADOS. Zur vorbeugenden Spionagebekämpfung wurden die Adressen von Wohnungen und Arbeitsstätten in den Herkunftsländern der Aus- und Übersiedler gespeichert, ohne Wissen der Betroffenen. Zwar wurden nicht die Namen der zunächst unverdächtigen Neubürger gespeichert, doch über die jeweiligen Registriernummern in den Aufnahmelagern sind sie aber jederzeit greifbar. Und das ist immer noch der Fall, weil die Daten immer noch nicht gelöscht sind. Angesichts der politischen Veränderungen ist bei den verantwortlichen Innenpolitikern des Bundestags das Verständnis dafür geradezu auf den Nullpunkt gesunken. Und zwar bei Koalitionsfraktionen wie Opposition. Die Leute verlassen die Deutsche Demokratische Republik, weil sie unter anderem auch der Bespitzelung des Stasis entgehen wollen. Und sie kommen hier in eine neue Überwachung, indem sie registriert werden, indem sie gespeichert werden und bespitzelt werden bzw. überprüft werden. Insofern muss ADOS unverzüglich abgeschafft, gelöscht werden. Ich war vollkommen überrascht, als ich hörte, dass entgegen dem, was ich im Innenausschuss in den Darstellungen entnommen habe, als ich hörte, dass die Daten nicht gelöscht worden sind. Bundeskanzler Kohl. Es ist deshalb schwer verständlich, warum er die seit 1945 bestehende Grenze zwischen Polen und der DDR nicht in der von ihm geforderten Eindeutigkeit bestätigen will, stattdessen die immer lauter werdenden Forderungen der Bonner Opposition und, was wichtiger ist, auch der unserer Hauptverbündeten in Paris, London und Washington mit dem Argument entgegentritt, er würde seinen Amtseid brechen, wenn er die Westgrenze Polens schon jetzt im Namen der Bundesrepublik anerkennen würde. Er bedient sich zur Untermauerung seiner Zurückhaltung der auch im Warschauer Vertrag festgeschriebenen Vorbehalte, dass endgültige Grenzziehung Sache der 4 Siegermächte des Zweiten Weltkriegs ist. Der Vorbehalt, die Grenzziehung einem Friedensvertrag zu überlassen, ist ein 50 Jahre nach Kriegsende aber mehr als fragwürdig. Vor diesem Hintergrund fragen sich nicht nur Kohls Feinde, sondern auch seine Freunde, warum er unflexibel bleibt. Im Augenblick ist seine Position ja immerhin die, dass nach dem 18. März, wenn drüben eine frei gewählte Regierung im Amt ist, die beiden Parlamente, Bundestag und Volkskammer, eine gemeinsame verbindliche Erklärung zur Endgültigkeit der Oder-Neiße-Grenze in ihrer jetzigen Form als Westgrenze Polens feierlich abgeben sollen. Diese Durststrecke zu überwinden, wird ihm schwer gemacht. Er muss wütende Proteste der Politiker und bissige Kommentare der Medien zwischen Washington und Ost-Berlin einstecken. Auf der Suche nach einer Antwort auf die Frage, warum er trotz dieser Widrigkeiten die Sache auszusitzen entschlossen ist, sollte man jedoch nicht nur an den Schaden seiner Verhaltensweise, sondern auch an den daraus resultierenden Nutzen denken. Dass er jetzt die Reparationsfrage mit der Grenzfrage kombiniert, regt zwar Politik und Publizistik ungeheuer auf, aber kaum einer berücksichtigt dabei, dass diese einfach gestrickte Haltung dem Kanzler und seiner Partei sehr wohl nützlich sein kann. Viele Bürger teilen die Sorge von Kohl, dass in einem Friedensvertrag irrsinnige Milliardenforderungen von Polen und der übrigen Welt gestellt werden könnten. Dass Kohl dem vorbeugt, dürfte man an westdeutschen Stammtischen gar nicht so schlecht finden. Ist die Kritik am Kanzler womöglich kontraproduktiv? Die Beiträge in Magazinen und den inflationären Talkshows des Fernsehens laufen in Abwandlung der Frage, hast du dein Kind heute schon gelobt, nach der Devise ab, hast du den Kanzler heute schon beschimpft. Unisono wird der Kanzler hingestellt als Tölpel, Rudolf Augstein im Spiegel, oder als Legastheniker, der Karikaturist von der Süddeutschen Zeitung in einer Talkshow, oder als sprachgestört, Graf Lambsdorff, oder als Betreiber eines taktischen, unehrlichen Spiels, polnische Zeitungen, die dann von einem Fernsehreporter in einer Frage an den polnischen Ministerpräsidenten erwähnt werden. Eine sachliche Diskussion scheint überhaupt nicht mehr möglich zu sein. Mit Trickaufnahmen wird im deutschen Fernsehen der Kanzler als einer dargestellt, der eine ganz neue Pirouette kreierte, nämlich zwei Schritte vor und zwei Schritte zurück. In einer Art konzertierter Aktion vertreten viele Politiker und Journalisten die Interessen unserer östlichen und westlichen Nachbarn. Natürlich müssen wir bei der Bewerkstelligung der deutschen Einheit in den Grenzen von 1990 auf unsere Nachbarn Rücksicht nehmen, weil der große Wurf nur im europäischen Kontext möglich ist. Alle Erklärungen zur Westgrenze Polens müssen sich jedoch im Rahmen der Verfassungsmäßigkeit bewegen. Und in der Frage haben es die Fordernden in der Opposition leichter als die, die in Regierungsverantwortung stehen. Helmut Kohl, der so gern die deutsche Einheit zimmern würde, erschwert sich durch törichte Aussagen zur polnischen Westgrenze. Zitat Ende. Erneuter Auslöser des Streits waren die Äußerungen des Bundeskanzlers in Camp David, die Anerkennung der polnischen Westgrenze müsse einem gesamtdeutschen Souverän vorbehalten bleiben, und fügte ein paar Tage später hinzu, die vertragliche Sicherung der polnischen Westgrenze müsse mit dem Verzicht Polens auf Reparationszahlungen verknüpft werden. Eine ziemlich gereizte Stimmung in Bonn. Otto Graf Lambsdorff bringt seine Kritik auf den Punkt. Ich weiß gar nicht, wie man auf die Idee kommen kann, dieses Fass zu öffnen. Also wenn wir eine Reparationsdiskussion anfangen, meine Damen und Herren, dann sehe ich auch den Letzten, der uns im April 1945 noch den Krieg erklärt hat, auch noch hier mit einer Rechnung antreten. Wie um Himmels Willen kann man eigentlich auf diese Idee kommen? Insbesondere aber deswegen, weil Polen in einer schriftlichen Erklärung am 23. August 1953 auf Reparationsforderungen gegenüber Deutschland verzichtet hat. Warum sollen wir eigentlich das Wort der Polen in Zweifel ziehen? Zum Zweiten werden wir dem Koalitionspartner vorschlagen, dass wir die Anregung des polnischen Ministerpräsidenten Mazowiecki aufnehmen und eine Vereinbarung schließen, die wir nach dem 18.03. erst paraffieren und später dann von einer gesamtdeutschen Regierung unterschreiben und von einem gesamtdeutschen Parlament ratifizieren lassen. Damit sind die rechtlichen Vorbehalte berücksichtigt, aber der politische Gehalt der Erklärung, auf den es ankommt, ist gewahrt. Der Bundeskanzler plädiert für eine rasche, endgültige Klärung der Sachlage, bleibt aber unbeweglich bei seiner mittlerweile bekannten Haltung. Es geht im Falle von Polen überhaupt nicht um die Verknüpfung der Grenzfrage mit Bedingungen, wie unterstellt wird. Es geht ausschließlich um eine Bestätigung bereits bestehender Verpflichtungen. Eine solche Klarstellung liegt im Wohlverstand in Interessen beider Seiten, auch unserer Nachbarn. Denn es ist doch niemand damit gedient, dass Forderungen den Eindruck erzeugen, es kämen auch in Zukunft auf die Deutschen weitere Lasten zu. Die Positionen sind bekannt. Am Nachmittag wollten sich der Bundeskanzler und der Außenminister zwecks Klärung oder Klarstellung treffen. Die Koalition wieder einmal in der Krise oder vielleicht sogar vor der Spaltung. Aus Bonn der Kommentar von Hans Linketscher. Die Zeiten und das Klima für die Koalitionsparteien werden rauer. In erster Linie ist der Klimawechsel wahlkampfbedingt. Ein anderer Aspekt scheint mir jedoch gewichtiger zu sein. Die Meinungsunterschiede zwischen FDP einer und CDU/CSU andererseits in der Außenpolitik. Wenn man so will, ist der jetzt entfachte Streit um die polnische Westgrenze Höhepunkt eines Auseinanderdriftens außenpolitischer Vorstellungen, die vom Zank um die Besetzung Grenadas durch die USA über die zunächst heftig geführte und später beigelegte Auseinandersetzung über die Stationierung amerikanischer Kurzstreckenraketen in der Bundesrepublik bis hin zu Meinungsunterschieden und Unterlassungssünden in der Deutschland- und Ostpolitik durch die CDU/CSU reichen. Die Liberalen haben sich bislang in ihrem Bekenntnis zur Koalitionstreue von ihren zwei christlichen Partnern nicht überbieten lassen. Doch seit dem vergangenen Wochenende, meine ich, haben die Koalitionsstreitigkeiten eine neue politische Qualität. Wer will es der FDP verdenken, wenn sie aufgrund außen- und deutschlandpolitischer Alleingänge des Bundeskanzlers, so wie ihr Parteivorsitzender Lambsdorff heute, Warnschüsse vor den Bug der Koalitionsparteien abgibt? Dass Helmut Kohl seine 10-Punkte-Erklärung zur Deutschlandpolitik an der FDP vorbei im Deutschen Bundestag einbrachte, sahen die Liberalen bereits als Affront an. Dass der Kanzler auf seine jüngste Washington-Reise seinen inzwischen umstrittenen Kanzlerberater Telschik mitnahm und den für die Außenpolitik zuständigen Ressortminister Genscher schlicht überging, wirkt geradezu provokant. Lambsdorffs Wort von heute, Kohl werde möglicherweise nach der Bundestagswahl als Oppositionsführer aufwachen, bedeutet noch keine neue Partnersuche. Aber es ist die dringende Warnung an die Union, den Bogen nicht weiter zu überspannen. SWF 1 heute um 5 Nachrichten, Bonn. Die Rote Armee-Fraktion RAF hatte offenbar einen Anschlag auf Bundeslandwirtschaftsminister Kiechle geplant. Nach Informationen der Bundesanwaltschaft ist die Aktion abgebrochen worden, weil die RAF ihr Bekennerschreiben irrtümlich vor dem geplanten Anschlag abgesandt hatte. Über das Ergebnis sei Stillschweigen vereinbart worden, teilte der Sprecher des Auswärtigen Amtes Coburg anschließend mit. Klarheit wird jetzt von einem Spitzengespräch der Koalitionsparteien CDU, CSU und FDP morgen früh erwartet. Nach einer Präsidiumssitzung der FDP hatte deren Vorsitzender Graf Lambsdorff erklärt, seine Partei unterstütze den Vorschlag der polnischen Regierung für eine vertragliche Grenzgarantie. Lambsdorff bezeichnete die damit verbundenen Forderungen Kohls als überflüssig und unnütz. Der Bundeskanzler und CDU-Vorsitzende hatte nach einer Präsidiumssitzung seiner Partei bekräftigt, dass eine Grenzgarantie mit dem endgültigen Verzicht Polens auf Reparationen und der Sicherung der Minderheitenrechte für die Deutschen in Polen verknüpft werden solle. Die rechtgültige Klärung dieser Fragen sei ein berechtigter Wunsch der Deutschen. Die Grünen warfen Kohl untergründige Ressentiments gegen Polen vor. Die Sprecherin des Fraktionsvorstandes Vollmer forderte die FDP auf, die Entschädigung für die polnischen NS-Opfer offensiv einzuklagen. Die Sozialdemokraten beantragten für Donnerstag im Bundestag eine Regierungserklärung zur Grenzfrage. Die Diskussion, welche Verfassungs- und Rechtsordnung in einem künftig geeinten Deutschland gelten soll, ging auch heute weiter. Das Parteipräsidium der CDU befürwortete in Bonn eine Vereinigung beider deutscher Staaten durch einen Beitritt der gesamten DDR oder der einzelnen DDR-Länder zur Bundesrepublik. Dieser Weg über den Grundgesetz Artikel 23 sei der Königsweg der Wiedervereinigung, sagte der CDU-Vorsitzende Bundeskanzler Kohl. FDP-Chef Graf Lambsdorff erklärte, über die Form der Vereinigung mit der Bundesrepublik müsse das frei gewählte Parlament der DDR durch einseitige Willenserklärung entscheiden. Dies könne mit Bedingungen und Übergangslösungen verbunden sein und bedürfe auf jeden Fall einer außenpolitischen Abstimmung. Auch der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Ehmke vertrat die Auffassung, bei einem Beitritt der DDR nach Grundgesetz Artikel 23 müsse vorher der sicherheitspolitische Status eines künftigen Gesamtdeutschlands geregelt sein. Man könne nicht die Verhandlungen mit den Siegermächten aufnehmen und sie bereits nach der DDR-Wahl am 18. März vor vollendete Tatsachen stellen, betonte Ehmke. Die deutsch-deutsche Expertenkommission zur Vorbereitung einer Währungsunion wird voraussichtlich am 13. März in Ost-Berlin erneut zusammenkommen. Zu den Beratungen heute im Bonner Finanzministerium wurde unter Berufung auf die Vertraulichkeit der Gespräche offiziell nichts mitgeteilt. Das Finanzministerium informierte darüber, dass Bundesbank-Vizepräsident Schlesinger zu Beginn klargestellt habe, dass es Geheimpläne zur Währungsunion nicht gebe.

Schon der Vorsitzende der SPD in der DDR, Ibrahim Böhme, hatte nach seinen Gesprächen in der vergangenen Woche darüber geklagt, in Moskau habe man offenbar keine rechte Vorstellung über die wirtschaftliche Lage der DDR. Aus DDR-Kreisen in Moskau war zu hören, Modrow wolle auch übertriebene Vorstellungen der Sowjetunion über die wirtschaftlichen Möglichkeiten eines vereinigten Deutschlands dämpfen. Staats- und Parteichef Gorbatschow hatte das Problem der Lieferverpflichtungen Ostberlins gegenüber Moskau auch in dem Gespräch mit Bundeskanzler Helmut Kohl in Moskau als besonders wichtig für die sowjetische Seite angesprochen. Kohl soll grundsätzlich zugesagt haben, dass ein vereinigtes Deutschland im Wesentlichen diese Verpflichtungen erfüllen werde. Gorbatschow hatte in einem Pravda-Interview danach noch einmal demonstrativ die Forderung erhoben, der Sowjetunion dürfe durch die Vereinigung der beiden deutschen Staaten kein wirtschaftlicher Nachteil entstehen. Offenbar aber herrschen in Moskau sowohl über den gegenwärtigen Zustand der DDR-Wirtschaft als auch über die Entwicklungsmöglichkeiten der unmittelbaren Zukunft keine klaren Vorstellungen. Mit einer sowjetischen Erklärung oder Initiative ist aber vor allem zur Frage der Grenzgarantien für Polen zu rechnen. Zwar hat sich das offizielle Moskau bisher zu dem Koalitionsstreit in Bonn und zu den Forderungen des Bundeskanzlers, die Grenzgarantie an einen polnischen Verzicht auf Reparationsforderungen gegenüber Deutschland zu knüpfen, nicht geäußert, aber aus Leserbriefen in einzelnen Zeitungen und inoffiziellen Stellungnahmen geht deutlich hervor, dass der Kreml sich veranlasst sieht, hier ein deutliches Wort zu sprechen. Gorbatschow, so war zu hören, ist darüber in Kontakt mit dem polnischen Staatspräsidenten Jaruzelski, den er besonders schätzt. Und es ist in Moskau auch nicht überhört worden, dass Polen die Sowjetunion aufgefordert hat, für seine Forderung einzutreten, zu den Gesprächen 2+4 zugelassen zu werden. Dies ist zwar von einem sowjetischen Sprecher aus formalen Gründen zurückgewiesen worden, durchaus aber mit der Bekundung von Verständnis und der Versicherung, Moskau werde für die polnischen Rechte und Interessen im Zusammenhang mit einer Vereinigung der beiden deutschen Staaten eintreten. Hans Modrow wird morgen, unmittelbar nach seinen Gesprächen mit Gorbatschow und Ministerpräsident Rischkow, nach Ostberlin zurückkehren und an der Volkskammersitzung teilnehmen. Noch ehe Modrow nach Moskau aufbrach, gab es heute in Ostberlin eine neue Gesprächsrunde am runden Tisch. Es war die vorletzte und eine gewisse Wehmut war zu spüren. Der Kanzler und die polnische Westgrenze, das ist heute für viele ausländische Zeitungen Thema des Kommentars. Bundeskanzler Kohl hat die Anerkennung der Oder-Neiße-Linie als polnische Westgrenze an zwei Bedingungen geknüpft. Erstens, Warschau muss die Sicherheit der Deutschen in Polen garantieren und zweitens auf mögliche Reparationsforderungen verzichten. Dazu schreibt Libération in Paris: Die Geschichte wäre sehr lustig, wenn sie nicht so ernst wäre. 1939 hatte Stalin den Polen 160.000 Quadratkilometer genommen, weil er den Krieg gewonnen hatte. 1949 gab er den Polen 100.000 Quadratkilometer früherer deutscher Gebiete, weil die Deutschen den Krieg verloren hatten. Dann ließ er 1947 die Polen Millionen Dollar in Form kostenloser Kohlenlieferungen zahlen, weil seine Experten ausgerechnet hatten, dass die 100.000 im Westen gewonnenen Quadratkilometer mehr wert waren als die 160.000 im Osten verlorenen. Dann forderte er von den Ostdeutschen 100 Millionen Mark Reparationen für Polen, weil Warschau Geld brauchte. Am Ende verpflichtete Stalin 1953 die Polen, endgültig auf Entschädigungen zu verzichten, weil der DDR die Luft ausging. Nachdem er alle seine kleinen Brüder bestohlen hatte, starb der Vater der Völker, und 37 Jahre lang geschah nichts Bedeutendes mehr, bis letzten Freitag, als Kanzler Helmut Kohl den Polen vorschlug, ihnen die von Stalin gestohlenen 100.000 Quadratkilometer östlich der Oder und Neiße gegen die von Stalin gestohlenen deutschen Kriegsreparationen zu verkaufen. Kohls Angebot hat die Polen überrascht. Der, den sie Coca-Cola nennen, schlägt ihnen vor, ihnen etwas zu verkaufen, was sie bereits zweimal bezahlt haben. Und er schlägt ihnen gleichzeitig vor, sie mit Reparationen zu bezahlen, die sie legal niemals erhalten könnten. Soweit diese Analyse von Liberation. Beim Corriere della Sera in Rom meint man, nun präsentieren die Polen die Rechnung. Der Vorschlag von Kanzler Kohl, dass die Polen für die Anerkennung der polnischen Westgrenze im Gegenzug erklären sollten, auf alle Reparationen zu verzichten, hat den Effekt gehabt, die Forderung nach Entschädigungen zu verstärken. Nach dem Blick in den Corriere della Sera nun ein Auszug aus der österreichischen Tageszeitung Der Standard. Die Polen sprechen von 13 Millionen Landsleuten, die Anspruch auf Wiedergutmachung hätten und nannten eine Summe von 537 Milliarden Mark. Eine Übertragung dieser Summe auf andere Staaten lässt Astronomisches entstehen. Etwa doppelt so hoch müsste die Summe sein, die an die Sowjetunion gezahlt werden müsste. Etwa die Hälfte an die anderen osteuropäischen Staaten zusammen. Die erstmals nüchterne finanzielle Erfassung der persönlichen und materiellen Schäden der Folgen des deutschen Kreuzzuges in diesem Jahrhundert weckt die Erinnerungen an diesen nicht zu begreifenden Wahnsinn. Kohl steht zwar mit seiner Reaktion heute da wie einer, der sich in eine missliche Lage gebracht hat und nun nicht herausfindet, aber man muss ihm auch dankbar sein. Sein Vorstoß ist eine überaus wirksame Aktion gegen das Vergessen. Soweit dieser Kommentar aus Wien. Le Figaro in Paris bewertet Kohls Vorgehen aus einer anderen Blickrichtung. Der jüngste Vorschlag von Bundeskanzler Helmut Kohl, die Anerkennung der polnischen Westgrenze mit dem Verzicht Warschaus auf Reparationen zu verknüpfen, hat auf den ersten Blick keine große Zustimmung gefunden. Die als Antwort auf den von Roland Dumas in Berlin vorgetragenen französischen Standpunkt präsentierte Stellungnahme Kohls bringt nichts wirklich Neues im Vergleich zu seiner halben Konzession vom vergangenen Donnerstag, das heißt der Bereitschaft zu einer gemeinsamen Erklärung der beiden deutschen Parlamente über die Endgültigkeit der Oder-Neiße-Grenze. Die Regierungskoalition in Bonn steht in der Frage der polnischen Westgrenze möglicherweise vor einer Belastungsprobe. Nach Informationen der deutschen Presseagentur erklärte Bundeskanzler Kohl am Abend im Anschluss an sein vertrauliches Gespräch mit Außenminister Genscher vor dem Fraktionsvorstand von CDU und CSU, es werde in der Koalition sehr schwer. Morgen früh soll zum Thema polnische Grenze ein Spitzengespräch von Union und Freien Demokraten stattfinden. Vor dem Fraktionsvorstand bekräftigte der CDU-Chef laut dpa außerdem seine Ansicht, dass ein Gesamtdeutschland mit Polen nicht nur die Grenzfrage, sondern auch den Verzicht auf Reparationen und die Sicherung der Minderheitenrechte für die Deutschen in Polen verbindlich regeln müsse. Demgegenüber hatte der FDP-Vorsitzende Graf Lambsdorff nach einer Präsidiumssitzung betont, seine Partei unterstütze den Vorschlag der Regierung in Warschau für eine vertragliche Grenzgarantie. Wie es ergänzend hieß, hat Bundeskanzler Kohl vor der CDU-CSU-Fraktionsspitze klargemacht, dass der Bestand der Koalition mit der FDP vor allem davon abhänge, ob die Freien Demokraten ebenfalls den Beitritt der DDR zur Bundesrepublik